Danke, Jesus, für dein wunderbares Wort, Herr. Danke, dass dein Wort in sich die Kraft hat, uns hervorzubringen, dass dein Wort in sich die Kraft hat, uns zu verwandeln, dass dein Wort in sich die Kraft hat, uns in Bewegung zu setzen, Herr, dass dein Wort in sich die Kraft hat, alles zu verändern, Herr, dass dein Wort in sich die Kraft hat, diese Bewegung des Geistes hervorzubringen, dass dein Wort in sich die Kraft hat, die Söhne und Töchter Gottes offenbar zu machen, Herr. Danke, Herr, für das Evangelium, welches ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Halleluja. Und wir glauben daran. Amen. Glauben wir an das Evangelium? Halleluja. Es ist dir somit zum Heil. Es ist dir somit zur Verwandlung. Es ist dir somit zur Veränderung. Es ist dir somit zum Hervorkommen. Halleluja. Und ich sag dir, du bist im Vergleich zu dem, wo du sein wirst, in einem Jahr, bist du jetzt gerade am Anfang. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gerade am Anfang. Weißt du, es spielt gar keine Rolle, wie viele Jahre du schon mit Jesus unterwegs bist. Du bist jetzt am Anfang dessen, der Phase, die Gott dir jetzt auftut. Du bist jetzt am Anfang dieser neuen Dimension. Du bist jetzt am Anfang von etwas, wo er dich neu und frisch hineinkatapultiert. Und du wirst in einem Jahr wieder am Anfang sein. Nicht, dass du im Kreis gegangen bist, sondern du wirst dann wieder auf der Schwelle zu einer neuen Ebene stehen. Oder in einem halben Jahr. Weißt du, es geht nicht um die Zeitabschnitte, sondern es geht darum, dass Gott immer weitergeht. Halleluja. Okay, Johannes 3,16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die zwei Stichworte hier sind, er hat geliebt, Gott hat geliebt und zwar so geliebt, dass er gab. Sag mal, lieben bedeutet geben. Liebe, der Kern der Liebe, und es ist diese Liebe, die dich hervorbringt als Sohn und als Tochter Gottes, und es ist diese Liebe, die dich als Sohn Gottes wiederum offenbar werden lässt, indem du in dieser Liebe lebst. Diese Liebe hat als ihren Kern geben. Du könntest auch Hingabe sagen. In Hingabe steckt ja auch Gabe, also geben. Ja? Hingabe bedeutet geben. Das heißt, wie werden die Söhne und Töchter Gottes offenbar? Wie wirst du offenbar? In Hingabe. Weil Gott hat den Anfang gemacht, er hat sich selber hingegeben, seinen einzigartigen Sohn hingegeben, um dich zu befähigen, mit seinem Herzen wiederum dich hinzugeben. Und indem du dich hingibst, wirst du offenbar. Und indem du gibst, wird dir wieder gegeben. Indem du Gott gibst und dem Auftrag gibst, den er dir gegeben hat, den Menschen um dich herum gibst, in dem Maß wird dir wieder gegeben von Gott. Es gibt einen göttlichen Gebekreislauf sozusagen. Gott gab sich selbst, Gott gab, damit du empfängst, sodass du wieder geben kannst. Und wenn du gibst, empfangen wieder andere. Und so weiter und so fort. Und indem du gibst, wieder an andere, gibt Gott dir von oben wieder nach. Das ist der Kreislauf. Alles, was unten rausgeht, kommt oben wieder rein. Und mal dann kleines Bild zu benutzen. Ja, ist so. Schau, wenn nichts mehr unten rausgeht, dann kannst du auch irgendwann nichts mehr oben reintun. Das Problem bei vielen Christen. Früher habe ich sie immer genannt, die Salbungsschweinchen. Ja, die sind so dick mit Salbung, die sind so vollgestopft mit Salbung, die haben schon 1000 Handauflegungen hinter sich und ständig Kraftschübe, aber sie haben nicht erkannt, dass diese Kraft gegeben ist, um gegeben zu werden, um raus zu fließen. Und damit werden sie immer dicker und immer dicker und irgendwann platzen sie. Ja, weil nichts rausgeht. Und dann ist das Geschrei groß. Ja, weil das nicht gesund ist, verstehst du? Das gesunde Leben, das ist mein Thema in der zweiten Stunde, das gesunde Leben des Sohnes und der Tochter Gottes ist ein Lebensstil des Gebens. Zweite Stunde, Thema Lebensstil des Gebens. Weil Gottes Herz ist ein Geberherz. Gottes Geist ist ein Gebergeist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Seine Liebe ist im Kern geben. Weißt du, seine Liebe ist nicht in erster Linie Emotion. Das verstehen die Menschen in der Welt oft nicht. Sie denken, Liebe ist eine Emotion. Liebe ist nicht eine Emotion, sondern Liebe ist in erster Linie Geben. Hingabe. Und aus der Hingabe und dem Geben kommen auch Emotionen, sicherlich Barmherzigkeit zum Beispiel oder auch Leidenschaft oder was auch immer. Verstehst du, es kommt aus der Hingabe. Der Kern des Ganzen ist Hingabe. Amen. Sag mal, ich lebe einen Lebensstil des Gebens. Und wenn ich ihn jetzt noch nicht lebe, in allen Bereichen, so werde ich ihn ab heute leben. Weil ich bin ein Täter des Wortes. Und nicht nur ein Hörer. Amen. Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, und ich werde ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben, hier hast du wieder geben, Gott gibt, was gibt er? Ein neues Herz. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Halleluja. Mit anderen Worten, Gott multipliziert sein Herz in den Söhnen und Töchtern Gottes. Sein Herz aber ist ein Geberherz. Er multipliziert sein Geberherz in dir, sodass du zum Geber wirst. Sag mal, ich bin ein Geber. Das heißt, der Geist Gottes in dir will eigentlich nichts anderes. Der Geist Gottes in dir, ich spreche jetzt nicht von deiner Seele manchmal oder von deinem Fleisch, aber der Geist Gottes in dir will eigentlich nichts anderes als sein ganzes Leben, alles, was du hier auf dieser Erde hast, weil dein Leben, verstehst du, dein Leben ist deine Zeit, dein Leben ist deine Kraft, dein Leben ist deine Hingabe, deine Liebe, deine Emotionen, dein Leben ist dein Geld, all diese Dinge sind dein Leben und all das will dieser Geist in dir, in dieser Lebensspanne, die du hier auf dieser Erde hast, einfach hingeben. Für Gott und für das, was ihm auf dem Herzen ist, weil er weiß, in dem Maße, wie er das hingibt und wie er das fließen lässt, in dem Maße kommt er selber hervor, als der, der er eigentlich immer war. In dem Maß kommen die Söhne und Töchter Gottes hervor. Die Geber kommen hervor. Halleluja, die Geber kommen hervor. Amen. Nicht die Nehmer kommen hervor, sondern die Geber kommen hervor. Halleluja. Aber die Geber kommen sicher hervor. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, wer gibt, dem wird gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß wird in seinen Schoß gegeben werden. Halleluja. Der euch dem Sämann Samen darreicht, der wird auch eure Saat mehren, wenn ihr sie hingebt. Alles, was ihr hingebt, werdet ihr 30, 60, 100-fach wieder empfangen, sagt Jesus. Halleluja. Das heißt, der Lebensstil des Gebens ist der Lebensstil der glücklichen Supermenschen. Ein glücklicher Supermensch ist ein Geber. Zeig mir einen glücklichen Supermenschen, der im Übernatürlichen wirkt und du zeigst mir einen Geber. Es gibt nichts anderes. Es gibt keinen anderen. Halleluja. Was gibst du? Was gibst du als Geber? Du bist ein Geber, du willst geben. Sag mal, ich will geben. Es ist so, verstehst du? Das andere ist nur deine Menschlichkeit. Die will manchmal nicht geben. Deine Menschlichkeit sagt, jetzt will ich aber auch mal was für mich. Die Menschlichkeit. Eine Menschlichkeit sagt, das aber will ich nicht geben. Na, das geht zu weit. Also wenn es mir jetzt auch noch ans Geld geht, das geht zu weit. Das ist die Menschlichkeit. Oder an die Zeit oder was auch immer. Oder die Kraft. Also so viel Kraft zu investieren. Nein, also das geht zu weit. Was hier von mir erwartet wird, unglaublich. Ja, unglaublich. Deine Menschlichkeit kannst du nicht glauben. Sondern tatsächlich, die Sache ist, die Gott ist ein so radikaler Geber. Und du bist nach seinem Bild geschaffen und du wirst erst dann wirklich glücklich und wirklich in deiner Bestimmung hervorkommen und wirklich deine Bestimmung leben, wenn du dieses selbe radikale Geberherz, das er in Christus schon in dich hineingelegt hat, rauslässt. Wenn du zulässt, dass der Heilige Geist es in dir rausschält. Manchmal muss es rausschälen. Weil von Natur aus haben wir Dinge, die halten wir das fest und halten wir das fest und das ist uns aber noch wichtig und das wollen wir behalten und so weiter. Aber dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, gib mir das auch noch. Ja, so wie bei dem reichen Jüngling, der hatte Gott alles gegeben, alles hat er ihm gegeben. Er hat gesagt, ich breche nicht mehr die Ehe, das heißt, er hat ihm seine Sexualität gegeben, der hat ihm hat nicht gelogen, das heißt, er hat ihm seine guten Chancen gegeben und so weiter. Er hat ihm alles hingegeben, aber Jesus sagte, hey, eine Kleinigkeit fehlt dir noch. Irgendwie, du hängst noch am Geld. Lass es los. Das war ihm dann zu unangenehm, in dem Fall. Sag mal, nicht bei mir. Halleluja. Was gibst du? Erstens, Römer 12, Vers 1 bis 2 heißt es, so ermuntere ich euch nun, sagt Paulus, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das heißt, das Erste, was du gibst als dieser Geber, der du bist, als Sohn Gottes, Söhne Gottes sind Geber, ich muss es dir nochmal sagen, Söhne Gottes sind Geber. Söhne Gottes sind nicht nur Leute, die rumlaufen und sagen, ich bin ein Sohn Gottes, sondern Söhne Gottes sind Geber. Halleluja. Das Erste, was du gibst, ist dein Körper. Halleluja. Dein Körper, du gibst dich Gott hin. Wie viele von euch haben schon mal gesagt, Herr, ich gebe mich dir hin? Ja? Und dann sagt Paulus, ja, dann seid ihr ein Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Geist wohnt in euch. Das heißt, dein Körper ist Gott hingegeben. Das heißt, du wirst nicht zulassen, dass dein Körper zum Beispiel deinen Geist dominiert. Die Bedürfnisse deines Körpers werden deinen Geist nicht dominieren, wenn du ihn Gott hingegeben hast. Dein Bedürfnis nach Schlaf, dein Bedürfnis nach Essen, dein Bedürfnis nach Sexualität und so weiter, all das wird dein Geist nicht dominieren, wenn du ihn Gott hingegeben hast. Das heißt, du kannst auf Dinge verzichten, du kannst Dinge dich enthalten, ja? Du kannst dein Körper stretchen, wenn dein Körper sagt, jetzt bin ich aber müde, sagst du, na, wie sagte Paulus, in vielem Wachen, in Fasten oft und so weiter, habe ich euch das Evangelium verkündet, ja? Also du kannst, weißt du, nicht, dass du das jetzt immer musst, verstehst du, aber du bist frei, weil du deinen Körper Gott hingegeben hast. Das ist total wichtig. Wenn du zum Beispiel nach Afrika gehst und in die Mission, ist es wichtig, dass du Gott deinen Körper hingegeben hast, weil sonst schreit er den ganzen Tag und sagt, oh, mir ist heiß und oh, so feucht und überhaupt und keine gescheite Dusche und die Kakerlaken und was weiß ich was. Aber auch hier, verstehst du, auch hier. Schau, es fängt ja schon hier an, jetzt sitzt du heute Abend, hier ist auch recht heiß, immer noch. Ja, jetzt ist die entscheidende Frage, dominiert dich jetzt dein Körper, während du hier sitzt, weil du die ganze Zeit dran denkst und sagst, oh, ist mir warm, oh, ist es warm, oh, oh, mein Körper mag nicht mehr. Lässt du zu, dass er dich dominiert oder sagst du, hey Körper, hör mal her, du bist Gott hingegeben, du nimmst jetzt auf, du bist aufmerksam, du bist voll da, du bist frisch. Haben am Dienstag gesungen. Ich bin frisch, frisch, frisch, immer frisch, frisch, frisch, immer frisch, frisch, frisch und gut drauf. Ja, so ist es. Halleluja. Also du gibst deinen Körper, okay? Das Zweite, was du gibst, ist, du gibst deine Liebe. Deine Liebe, das heißt, deine Liebe, deine Hingabe, dein Herz. Ja, du machst das zu deinem Anliegen, was Gottes Anliegen ist. Du hast ein Herz für die Verlorenen zum Beispiel. Ein Herz für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Du möchtest, dass sie reinkommen. Du schaust nicht nur darauf, Hauptsache ich komme in den Himmel, sondern du hast ein Herz für die Menschen, die noch nicht in den Himmel kommen und die deswegen dich vielleicht als Brücke brauchen oder andere oder diese Gemeinde oder wie auch immer als Brücke brauchen. Du hast ein Herz für diese Menschen. Ja? Du liebst sie. Du liebst die Verlorenen. Du liebst die Kranken. Du liebst die Gebundenen. Du hast ein Herz der Barmherzigkeit. Du wirst innerlich bewegt über den Dingen, über den Gott innerlich bewegt wird. Immer mehr. Amen. Immer mehr. Sag mal immer mehr. Du streckst dir danach aus. Gott legt dieses Herz in dir frei. Das ist ein Teil der Jüngerschaft Gottes, dass er sein Herz mehr und mehr in dir freisetzt. Ich weiß noch ganz am Anfang, als Gott mir das erste Mal gezeigt hat, da habe ich gar nichts entsprechendes gefühlt. Irgendjemand hat mir gesagt, es ist so wichtig, dass du Gott liebst und die Menschen liebst. Und ich habe gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich Gott liebe und ich weiß nicht, ob ich die Menschen liebe. Und dann hat Gott zu mir einfach gesagt, dann bekenn doch, dass du mich liebst. Bekennst doch einfach mal. Bekennst doch, auch wenn du es noch nicht fühlst. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich liebe dich. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Verlorenen. Und weißt du, je mehr ich es gesagt habe, plötzlich habe ich gemerkt, wow, irgendwie kommen sogar die Emotionen hinterher. Mit der Zeit. Amen. Je nachdem, wie du tickst, manche ticken extrem emotional, die müssen nur kurz sagen, ich liebe dich und brechen schon in Tränen aus. Das gibt es natürlich auch. Ne? Das war jetzt nicht so mein Typ. Aber weißt du, Gott schält in dir sein Herz heraus. Und sein Herz schlägt für die Menschen. Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Sein Herz schlägt übrigens auch für den Leib Christi. Amen. Sag mal, mein Herz schlägt für den Leib Christi. Auch wenn er nicht immer einfach ist. Aber er schlägt. Es schlägt. Amen. Ich liebe ihn. Halleluja. Amen. Das lässt du auch nicht rauben. Durch nichts lässt du dir diese Liebe rauben. Gottes Herz schlägt für sein auserwähltes Volk. Das ist das dreifache Herz, was Gott mir gezeigt hat, mal vor Jahren. Er hat gesagt, das ist mein dreifaches Herz für die Verlorenen, Kranken, Gebundenen, das war in einem. Zweitens der Leib Christi, Drittens, das auserwählte Volk nach dem Fleisch, Israel. Für diese drei, das sind die drei Hauptkammern des Herzens Gottes. Sag mal, das ist mein Herz. Ja, Hesekiel 36 sagt, das ist dir eintransplantiert worden. Das ist dir eingebaut worden. Du hast sein Herz. Also du gibst ihm deine Liebe. Du gibst dein Herz. Du gibst deine Liebe hin. Du gibst übrigens deine Liebe sogar so weit hin, dass du sie sogar deinen Feinden gibst. Matthäus 5, 44. Liebt eure Feinde. Oi. Das heißt, was tust du, wenn sich irgendjemand wie ein Feind anfühlt? Dann gibst du ihm offensiv Liebe. Du liebst ihn umso offensiver. Du lässt dich von seinem Hass oder von seinem Ablehnung oder was auch immer oder Missachtung oder was sonst rüberkommt, lässt du dich nicht beeindrucken, sondern du liebst umso mehr. Nicht künstlich, verstehst? Genau, da zieht sich schon jemand und sagt, ja, das brauche ich, ja, kannst ruhig sagen, das brauche ich, ja. Amen, das brauchen wir alle mehr. Halleluja. Also du gibst deine Liebe. Dein Feind hat ein Anrecht darauf, dass du ihm seine Liebe gibst. Ich sage dir eins, deine Liebe wird diesen Geist der Feindschaft in ihm mehr konfrontieren als alles andere. Oh, und es wird diesem Geist der Feindschaft so eine schlechte Zeit geben. Deswegen heißt es, du sammelst glühende Kohlen auf sein Haupt, indem du ihn liebst. Es gibt diesem Geist der Feindschaft so eine schlechte Zeit, wenn du die Person einfach immer weiter liebst. Irgendwann mal, der rebelliert dann richtig. Vielleicht ist es dann so, dass am Anfang noch heftiger gegen dich geht, weil er so rebelliert. Der Geist, der springt ja im Viereck. Du liebst ihn immer weiter und der springt im Viereck. Vielleicht vergrößert sich am Anfang sogar noch der Hass, weil dieser Geist mit aller Energie bleiben will. Aber ich sagte, du liebst einfach weiter. Du liebst einfach weiter. Du liebst deine Feinde. Halleluja. Bis zum Tod. Du liebst sie. Ah, du liebst sie. Schicki, sagst, oh, so schön, dass ich dich wieder sehe. Halleluja. Du liebst nicht den Hass, aber du liebst den Menschen. Also, du gibst deine Liebe. Also erstens, du gibst deinen Körper. Zweitens, du gibst deine Liebe. Drittens, du gibst deine Zeit. Du gibst Gott deine Zeit. Wie heißt es schön in einem Psalm? Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, das wird so oft so fromm, so dahingesagt, mal steht auf Grabsteinen auch oft. Ne? Nur dann ist es eigentlich schon zu spät. Weil dann bist du nämlich schon außerhalb der Zeit. Wenn du tot bist, bist du außerhalb der Zeit. Ja? Das heißt, dann geht es nicht mehr darum, dass du deine Zeit gibst. Aber solange du hier auf dieser Erde bist, hast du eine bestimmte Zeit. Du hast eine begrenzte Zeit. Und diese Zeit ist dir gegeben, genauso wie dir andere Ressourcen gegeben sind. So wie dir Geld gegeben ist, so wie dir Kraft gegeben ist, so wie dir Liebesfähigkeit gegeben ist. So ist dir Zeit gegeben als ein Gut. Und was tust du? Du sagst, Herr, ich gebe es alles dir. Zu 100%. Von Anfang bis Ende. Meine Zeit steht in deiner Hand. Das heißt, ich gebe dir meine Zeit. Mach du mit jeder Minute meines Lebens, was du damit tun möchtest. Ich will keine Minute meines Lebens verschwenden für irgendwas Eigenes, Selbstsüchtiges, irgendwie was meinen Vorstellungen entspricht, aber nicht deinen Vorstellungen, sondern ich gebe meine Zeit dir hin. Halleluja. Oh, und jetzt spüre ich so eine religiöse Angst, die nämlich dann sagt, oh Hilfe, wenn ich das mache, dann kann ich nur noch Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Schau, dann hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Dann hast du eine extrem religiöse Vorstellung von Gott. Wie wenn Gott nicht wollte, dass du einen Spaß hast. Oder wie wenn Gott nicht wollte, dass es dir auch gut geht. Wie wenn Gott nicht wollte, dass du schöne Zeiten hast oder dass du gute Sachen machst oder interessante Sachen oder wie auch immer, auch sogar für deine Seele, auch für deinen Körper angenehme Sachen machst. Wie wenn Gott es nicht wollte, verstehst? Aber die Angst sagt dir, oh, wenn ich Gott meine Zeit hingebe, oh, dann will er am Ende lauter so Sachen von mir, die ich nie wollte. Verstehst du? Probier es aus. Aber zuerst musst du es hingeben. Vorher wirst du es nie erfahren, was Gott eigentlich von dir will. Bevor du ihm nicht alles gegeben hast, wirst du nie erfahren, was er wirklich von dir will. Das ist tatsächlich der Punkt. Deswegen war genau das der Punkt, auch mit dem reichen Jüngling in Bezug aufs Geld bei Jesus, war genau das der Punkt. Er wusste, der reiche Jüngling muss einmal dadurch sein ganzes Geld zu geben, sonst ist er nicht frei im Bereich Finanzen. Er wusste, der muss einmal dadurch. Wollte Jesus deswegen, dass dieser reiche Jüngling ein armes Dasein fristet? Wollte er das? Nein. 3. Johannes Vers 2 heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir wohl geht in allem, dass du gesund bist und dass es deiner Seele wohlgeht und in allen Bereichen deines Lebens. Verstehst du? Gott will, dass dir in allen Bereichen deines Lebens gut geht. Wir haben oft so ein falsches Bild von Gott. Wir denken, Gott ist so ein geiziger, knausriger, missgünstiger Typ, der einfach uns immer irgendwie drangsaliert und immer sagt, ja, und bitte immer nur schön in der Ecke sitzen und Bibel lesen. Hilfe, wenn ich Gott meine Zeit gebe, dann will er nur die ganze Zeit, dass ich in der Ecke sitze und Bibel lese. Und da ich das nicht will, gebe ich ihm meine Zeit erst gar nicht. Ja, da verpasst du das Beste. Weil wenn du Gott wirklich deine Zeit gibst, dann wirst du das Beste erleben. Halleluja, Gott lässt sich nie lumpen mit all dem, was du hingibst. Das ist Geheimnis des Lebensstils des Gebens. Das Geheimnis des Lebensstils des Gebens ist es, was du säst, wirst du ernten. Wenn du Zeit säst in Gott, wirst du Zeit ernten für dich. Amen. Wenn du Geld säst in Gott, wirst du Geld ernten für dich. Wenn du Kraft säst in Gott, wirst du Kraft ernten für dich. Wenn du Hingabe säst in Gott, wirst du Hingabe ernten für dich. Oh, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Wenn du das, was dir so wichtig ist, Gott abgibst und ihm und sozusagen säst, in den Tod hineinsäst, dann würde dir so viele Dinge geben, die du dir nicht mal erträumt hättest. So gut sind sie. Schicki, sag mal zu deinem Nachbarn, schicki. Ist schon schicki, hä? Also du gibst deine Zeit. Du gibst deine Zeit für Gemeinschaft mit Gott, du gibst deine Zeit für Gebet, du gibst deine Zeit für Bibellesen, du gibst deine Zeit, du gibst deine Zeit für die Gemeinschaft mit anderen Menschen, für den Leib Christi, für Menschen, die Gott brauchen. Du gibst einfach deine Zeit Gott hin in allem. Du bist nicht mehr gelebt von der Angst um deine Zeit, sondern du bist gelebt von der Liebe, die dich selber hingeben lässt. Halleluja. Also du gibst ihm deine Zeit. Und dann der letzte Punkt, den ich dir jetzt heute Abend gebe, ist, du gibst ihm dein Geld. Dein Geld und deine materiellen Ressourcen. Halleluja. Wenn es beim Geld aufhört, dann hast du dich Gott nie wirklich hingegeben. Amen. Dann ist dieser Bereich Gott vorenthalten. Manche sind monetäre Atheisten. Was ist denn jetzt das? Das klingt ganz schön geschwollen. Gell? Was heißt es? Monetär heißt geldmäßig, Atheist heißt ohne Gott. Weißt du, manche sind, sind sexuelle Atheisten, das gibt's auch. Die lassen Gott in jeden Bereich ihres Lebens rein, nur nicht in ihre Sexualität. Manche sind monetäre Atheisten, sie lassen Gott in jeden Bereich ihres Lebens rein, nur nicht in ihr Geld. Manche sind zeitmäßige Atheisten, sie lassen Gott in jeden Bereich ihres Lebens rein, nur nicht in die Zeit. Amen. Verstehst du, in jeden Bereich, wo du Gott nicht reinlässt, ist er ja nicht der Herr drüber. Das heißt, es ist entscheidend wichtig, dass du jeden Bereich Gott auslieferst. Und das, was du dafür bekommst, ist so viel besser als das, was du gibst. Amen. Das, was du verlierst, ist immer viel weniger als das, was du gewinnst. Jesus sagt in Matthäus 19, sagt er, wer um meinetwillen Häuser, Äcker, Brüder, Schwestern, alle möglichen Dinge einfach verlässt und hingibt, der wird es in diesem Leben hundertfach wiederbekommen. Also eine gute Investition. Ich meine, bei welcher Bank kriegst du hundertfach? Ja, du legst 1.000 Euro aufs Konto und am Ende des Jahres hast du 100.000 Euro. Ich meine, zu der Bank geht jeder. Halleluja. Also, du gibst dein Geld, du gibst deine materiellen Ressourcen. Es gibt vier Arten des Gebens im Bereich Geld. Ich nenne sie dir ganz kurz einfach, weil heute ist es die letzte Stunde unserer Grundlagenlehrreihe. Ja? Und ich möchte einfach zum Schluss einfach nur diese Grundlage legen, auch für deine Finanzen, dass du einfach ein Bewusstsein dafür hast. Es gibt vier Arten des Gebens in Bezug auf Finanzen von der Bibel her. Das erste ist die Grundlagen, Investition sozusagen, die Bibel nennt es den Zehnten, ja, ist die Grundlage, indem du den Zehnten Gott gibst, 10% von deinem Einkommen gibst, Gott gibst, ins Vorratshaus gibst, da wo du deine Offenbarung, da wo du deine Nahrung empfängst, indem du 10% da hineingibst, trittst du überhaupt erst ein in diesen göttlichen Kreislauf im Bereich Finanzen, ja, wo Gott dir gibt, so wie du wiedergibst, wo du legst eine Grundlage für deine Versorgung, du trittst ein in diesen Bund Abrahams, ja, in diesen Segen Abrahams. Abraham trat ein in diesen Bund mit Gott, indem er den Zehnten gab von allem, und du trittst ein in diesen Bund in dem Moment, wo du den Zehnten gibst, ist deine Grundlagenversorgung sozusagen auch die Grundlage, um dir die Angst in Bezug auf Finanzen wegzuhauen. Ja, weil das ist schon so ein Ding, oh ja, wenn ich dann nur noch 90% habe, und manche fragen ja dann und sagen, ja, und soll ich es jetzt vom Netto geben oder soll ich es jetzt vom Brutto geben? Ja, und dann sagt Jesus, ja, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und dann frage ich dich einfach, von was gibst du deine Steuern? Dem Kaiser? Also, Kaiser haben wir ja nicht mehr, aber dem Fiskus? Ja, von was gibst du deine Steuern? Von deinem Netto oder von deinem Brutto? Oder gibst du deine Steuern von dem Gehalt nach Abzug deiner Sozialabgaben oder gibst du deine Steuern von deinem Gehalt? Vom Brutto, oder? Ja, also warum wirst du Gott es von was anderem geben wie dem Kaiser? Wenn Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Also es ist für mich eigentlich ganz eindeutig, du gibst also von deinem Bruttogehalt deine 10% und damit beginnt sozusagen oder wird dieser göttliche Segensbund in Gang gesetzt. Ja, sogar weltliche Finanzcoaches haben dieses Prinzip übrigens erkannt. Es gibt weltliche Finanzcoaches, die haben mit Jesus gar nichts am Hut, aber die lehren die Leute, ihren Zehnten zu geben. Die sagen, wenn du wirtschaftlich erfolgreich sein willst, wenn du reich werden willst, dann gib deinen Zehnten. Ich hab selber mal so ein Buch gelesen von so einem weltlichen Finanzcoach. War ich erstaunt, wie viele biblische Prinzipien der verinnerlicht hat. Ja? Und deswegen funktioniert es dann auch. Weil selbst in der Welt, wenn Leute bis zum gewissen Grad biblische Prinzipien anwenden, liegt ein gewisser Segen drauf, weil es einfach Gottes Prinzip ist. Der Zehnte ist ein Prinzip Gottes, übrigens nicht nur des alten Bundes, sondern auch des neuen Bundes. Hebräer 7, lies es nach. Ist ein Segensprinzip Gottes generell. Ja? Also du gibst deinen Zehnten. Okay? Zweitens, du säst Saatkörner. Die Saatkörner beginnen bei 10,1%. Säen beginnt ab 10%. Die 10% sind der Zehnte, das heißt, es ist die Grundlage. Und das Wort Gottes sagt Zehnter und Opfer. Du könntest sagen Zehnter und Saatkörner. Das heißt, über deinen Zehnten hinaus säst du spezielle Saatkörner, zum Beispiel in der Sammlung oder bei Konferenzen oder in andere Dienste oder wo auch immer hin. Der Zehnte gehört in dein Vorratshaus, das Saatkorn gehört dahin, wo Gott es dir zeigt, in einen guten Boden vor allen Dingen. Weil welcher Bauer legt ein Saatkorn in einen schlechten Boden? Wäre ja dumm. Ne? Also ein Saatkorn gehört immer in einen guten Boden. Das heißt, du musst schauen, wo ist ein guter Boden, ein geistlich guter Boden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dienst sähe, der überhaupt nichts hervorbringt und in dem Gott gar nicht wirkt, dann werde ich wenig Ernte haben. Weil genauso, wenn ich einen Kirschkern auf ein Stück Mauer lege, dann werde ich wahrscheinlich keinen Kirschbaum bekommen. Weil der Boden einfach nicht geeignet ist. Ansonsten wäre es ein Wunder. Ne? Alles ist möglich, dem der glaubt, aber... Also das Entscheidende für dein Saatkorn ist der Boden. Du säst in einen guten Boden. Und was ist die Konsequenz? Jesus sagt 30, 60, 100-fache Ernte. Halleluja. Das heißt, alles, was du über die 10% hinaus säst, hat eine gewaltige Verheißung. 30, 60, 100-fach. Wow. Das ist gewaltig. Ha? Also du säst Saatkörner. Die dritte Art des Gebens oder das dritte Geben, das ist ja nicht so, dass du jetzt... In Bezug auf diese Arten sage ich jetzt nicht, okay, du kannst jetzt die eine Art wählen oder die andere Art. Nee, alle Arten sind wichtig. Ja? Der Zehnte ist die Grundlage, die Saat kommt obendrauf und das Dritte ist die sogenannte Erstlingsfrucht. Ja? Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre Gott mit den Erstlingen deines Feldes oder all deines Ertrages, glaube ich, heißt es. Warte mal, Sprüche 3, Vers 9, ehre Gott mit den Erstlinge, nee, mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Das heißt, deine Erstlingsfrucht bewirkt Überfluss. Die Erstlingsfrucht ist dein erster Zuwachs zum Beispiel im Jahr, deine erste Gehaltserhöhung, dein erstes Sondergeschenk, deine erste Sonderzulage oder was auch immer du einfach... Dein Erstling, das, was du neu bekommst, das, was über dein bisheriges Maß hinausgeht, das ist dein Erstling. Und den gibst du einmal im Jahr, gibst du das Gott. Dann, wenn eben der Erstling kommt, ja, dann gibst du es Gott. Halleluja. Den Zuwachs von deinem Gehalt. Sagst, Herr, das gehört dir. Preist den Herrn. Und das vierte, was du gibst, ist sogenannte Almosen. Das klingt ein bisschen negativ, ist aber eigentlich nicht so gemeint, sondern das heißt, in Sprüche 19, 17 heißt es, wer dem Armen gibt, leiht Gott und er wird es ihm vergelten. Das heißt, was du bedürftigen Menschen gibst, die einzige Art des Gebens, die zu Menschen fließt, ist das Almosen. Die anderen ersten drei Arten gibst du alle Gott. Den Zehnten gibst du Gott, seiner Gemeinde. Die Saatkörner gibst du Gott, in die Dienste Gottes. Die Erstlingsfrucht gibst du Gott. Und das vierte gibst du Menschen. Und Gott sagt, wenn du vom Geist geleitet den Bedürftigen gibst, wird er dir das wiedererstatten, was du gegeben hast. Halleluja. Das ist, und Philipper 4, 5 sagt ja, eure Milde werde allen kund. Das heißt, eure Mildtätigkeit, also eure Bereitschaft, einfach Menschen, die in Not sind, zu helfen, ist ein Zeugnis für die Welt und auch für die unsichtbare Welt. Ja? Auch da gilt das Prinzip von Saat und Ernte letztendlich. Halleluja. Also, diese vier Arten des Gebens hast du im finanziellen Bereich. Was sind die Auswirkungen zum Schluss deines Gebens? Apostelgeschichte 20, Vers 35. Geben macht noch glücklicher als nehmen. Halleluja. Das heißt, glückselig sind die, die radikale Geber sind. Die glücklichsten sind die radikalsten Geber. Die zurückhaltenden Geber sind die weniger glücklichen. Die radikalen Geber sind die glücklichen. Egal ob im Bereich Finanzen, im Bereich der Zeit, im Bereich der Kraft, im Bereich der Liebe oder wie auch immer. Die radikalsten Geber sind die glücklichsten. Und ich sage dir auch, die radikalsten Geber leben am intensivsten und leben am meisten und leben am göttlichsten und haben die größten Auswirkungen. Halleluja. Mit anderen Worten, in dem Maße, wie du gibst, sagt Lukas 6, 38, mit dem Maße, wie du misst, wird dir wieder gemessen werden. Das ist das Prinzip. Gott lässt sich nicht spotten, heißt Galater 6, 7. Was der Mensch sät, wird er ernten. Du bist sozusagen jetzt eigentlich die Summe der Saatkörner, die in dein Leben gesät wurden. Natürlich vielleicht schon durch deine Eltern ist was gesät worden, dann durch Entscheidungen, die du getroffen hast, durch Dinge, die du getan hast, bist du jetzt die Summe dieser Saatkörner. Und ich sagte, du wirst in 5 Jahren die Summe der Saatkörner sein, die du jetzt säst. Als Beispiel. Das heißt, du säst in deine Zukunft. Wenn du heute Zeit säst, die du glaubst nicht zu haben, aber du säst sie trotzdem, dann wirst du morgen mehr Zeit haben. Wenn du heute Liebe säst, obwohl du denkst, oh, wer liebt eigentlich mich, wirst du morgen Menschen haben, die dich lieben. Wenn du heute Finanzen säst, von denen du vielleicht auch glaubst, dass du sie eigentlich gar nicht hast, aber du säst sie, dann wirst du morgen die Finanzen haben. Tatsächlich so. Dein ganzes Leben ist ein einziges Säen. Du kannst es sogar noch weiter runterbrechen. Jeden Gedanken, den du heute säst, erntest du morgen. Wenn du heute gute Gedanken säst, gute Worte säst, positive Worte säst, wirst du morgen Positives ernten. Alles, was du tust, ist eine Saat. Gott betrachtet alles, was du tust, als eine Saat. Schau, das ist das Prinzip übrigens der Belohnung im ewigen Leben, also nach deinem Tod. Es gibt ja nach Paulus gibt es ja ein sogenanntes Preisgericht nach dem Tod für alle Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, es gibt Belohnung. Paulus sagt, es gibt Gold, Silber, Edelsteine und es gibt Holz, Heu und Stroh. Wobei Holz, Heu und Stroh nicht die Belohnung ist, sondern Gold, Silber und Edelsteine ist die Belohnung. Sag mal, ich will kein Holz, Heu und Stroh. Sondern du willst Gold, Silber und Edelsteine. Okay. Was ist das Prinzip? Das Prinzip ist ganz einfach. In diesem Leben, durch das du jetzt gehst, säst du permanent Samen in deine himmlische Belohnung. Und im Himmel wird tatsächlich genau Buch geführt, wie du säst. Die Engel schreiben ständig mit. Und zwar schauen sie auf dein Herz. Verstehst du, es geht nicht ums Äußere. Deswegen sagt der Jesus zu der Frau, zu der armen Witwe, sagt er, wow, diese Frau, die hat mit einem Herzen gegeben, die hat alles gegeben. Die anderen haben nur aus ihrem Überfluss so ein bisschen gegeben. Es sah zwar viel aus, aber war in Wirklichkeit gar nicht viel, weil es für ihr Herz nicht viel war. Aber für diese Frau, die hat alles gegeben. Und weißt du, genau das ist es. Und ich möchte einer sein, der eines Tages vor Gott stehen kann und wo Gott sagen kann, ja, Georg, du hast in allen Bereichen deines Lebens alles gegeben und deswegen kannst du alles haben. Amen. Und deswegen gehört meine Herrlichkeit dir. Und deswegen gehört meine Gunst dir. Und deswegen gehört der Himmel dir. Und ich sage dir, das wirkt sich schon hier in diesem Leben aus. Es beginnt auch die Gunst, die Ernte, beginnt schon hier in diesem Leben. Aber noch viel mehr in der Ewigkeit. Manche Dinge werden wir sehen hier in diesem Leben. Und wir werden sie erst ernten im zukünftigen Leben. Aber ich sage dir, die Ewigkeit ist lang. Also lohnt es sich. Amen. Das ist so. Alles reproduziert, alles, jede Saat bringt eine Ernte. Halleluja. Und ich möchte einer sein, der alles gesät hat und somit auch alles empfängt. Amen. Willst du das auch? Halleluja. Sag einfach mal zum Schluss mit mir zusammen. Danke, Vater, für dein Herz in mir. Ein Geberherz. Ein Herz der Hingabe. Ich habe dieses Herz empfangen. Heiliger Geist. Ich erlaube dir, es völlig freizulegen in mir. Ich erlaube dir, alles wegzunehmen, was dieses Herz am Fließen hindert. Ich erlaube dir, jede Menschlichkeit wegzunehmen, sodass ich dir in allem ganz gehöre. Meine Zeit gehört dir, Mein Geld gehört dir. Meine Kraft gehört dir. Meine Liebe gehört dir. Meine Worte gehören dir. Meine Gedanken gehören dir. Alles gehört dir und alles ist ein Saatkorn für die Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du mich auf diesem Weg führst. Halleluja. Und mich leitest. In Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Jetzt hast du ein gefährliches Gebet gebetet, weil es kann durchaus sein, dass dir heute Nacht ein Engel erscheint und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib deinen Erlös den Armen und dann folge mir nach. Wenn du davon noch Angst hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Traum hast, relativ hoch. Wenn du davor keine Angst mehr hast, weil du sowieso alles Gott hingegeben hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht träumen. So einfach ist es. Halleluja. Gut, und jetzt geben wir noch. Amen. Nach dieser Botschaft kann es ja eigentlich nur noch fröhliche Geber geben. Wer jetzt nicht fröhlich gibt, also der kann nach Hause gehen. Okay? Nein. Gott will nur fröhliche Geber. Gott hat kein Interesse an einer Gabe, die gegeben wird. Und will ich eigentlich. Und was von mir verlangt wird. Sondern Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Aber wenn du das erkannt hast, dann wirst du ein fröhlicher Geber sein. Also frag den Heiligen Geist. Jetzt ist Saatzeit. Vielleicht noch ein Wort dazu. Es gibt einen Unterschied. Für den Zehnten musst du nicht die Stimme Gottes hören. Amen. Weil du hast seine Stimme schon gehört im Wort. Für die Saat musst du die Stimme Gottes hören, weil Gott muss dir sagen, was du säen sollst. Weil du kannst ja 10 Euro säen, du kannst 100 Euro säen, du kannst 1 Million Euro säen, je nachdem, was Gott dir sagt. Also, wenn du 1 Million Euro hast natürlich als Voraussetzung, sonst kannst du schlecht säen. Aber Gott muss also zu dir reden. Bei der Saat muss Gott zu dir reden. Beim Zehnten muss Gott nicht zu dir reden. Bei der Erstlingsfrucht muss Gott letztendlich auch nicht zu dir reden, weil das einfach die erste Gehaltserhöhung ist oder die erste Zunahme oder dein erster Gehaltscheck, wenn du für einen neuen Job gebetet hast oder was auch immer. Das gibst du einfach Gott. Da brauchst du auch nicht das Reden Gottes. Aber bei der Saat brauchst du das Reden Gottes. Also sag, Heiliger Geist, was willst du, dass ich geben soll? Ich habe ein Geberherz und ich höre deine Stimme und somit zeigst du mir jetzt, was ich geben soll.